Abschnitt 9 aus der Gemütskranke Husar und andere Militärhumoresken. Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es auf LibriVox.org. Der Gemütskranke Husar und andere Militärhumoresken von Ruda Ruda. Nachtmale zu Hause. Allmutter Natur war in Feiertagslaune. Da ließ sie auf höheren Wink Fräulein Ottilie Pangen geboren werden, gab ihr die Kehle der Nachtigall und ließ sie die Menschen erfreuen. Fräulein Ottilie wurde ihrer Sendung gerecht. Sie ist nicht umsonst der Liebling des Wiener Publikums, der Wiener Presse. Man weiß, dass sie nur ihrer Kunst und ihrer Mutter lebt, dass sie es bei aller natürlichen Grazie, bei all ihrem musikalischen Feingefühl nicht verschmäht, ihre Rollen mit eisernem Fleiß immer und immer weiter zu vertiefen, zu feilen. Man weiß auch, dass sie nur in Gegenwart ihrer Mama, einer Oberstenswitwe, empfängt. Man weiß, dass sie, von 1000 Versuchungen umgeben, es in Takt- und Etikettefragen gerade so hält wie irgendein anderes Fräulein Ottilie, das einen Minister, einen Fabrikanten oder Obersten zum Papa hat. Als es im Regiment bekannt wurde, dass ich Fräulein Ottiliens Spielgefährte sei, dass mich die gefeierte Diva duze und ihre Mama mein Junge nenne, stieg mein Ansehen ganz bedeutend über das des zweiten Stabsoffiziers. Frau Kommandeuse lud mich an 2 Sonntagen nacheinander zum Café und forschte mich nach Ottiliens Gewohnheiten, Toiletten und so weiter aus. Der alte Hauptmann König fing an, mir »Du lieber Kamerad« zu sagen. Major Steiger fand, dass meine Fahrkanoniere weitaus am besten reiten unter allen Fahrkanonieren, die es seit Cäsars Ermordung, anno 44 vor Christus, gegeben. Der alte Oberleutnant Tschitschikowski wurde geradezu ekstatisch. Er, sonst ein Mohkopf erster Güte, tat freundlich wie eine Ballpatronesse, wenn er mit mir zusammenkam, um über Ottilie zu sprechen. Immer und immer musste ich ihm geloben, ihn einmal der Diva vorzustellen. Auf diese närrische Schwärmerei des guten Tschitschikowski hatte Leutnant Pilgrim, mein Hausgenosse, einst einen schandvollen Plan. Und das geschah so. Es war am 28. Tage eines Monats mit 31 Tagen. Leutnant Pilgrim, der im Vorhause nebenan wohnte, war zu mir herübergekommen und ging nun mit großen Schritten im Zimmer auf und ab. Ich sah ihm's an. Er hatte kein Geld und eine Finanzoperation im Sinne. Ich hatte richtig geraten, denn er begann in verstärktem Tempo große Tour auf der linken Hand um den Tisch zu laufen, stoppte plötzlich und sagte: »Mein Vermögen V ist gleich 1 durch unendlich. V gleich 1 durch unendlich gleich 0. Weiter gleich 0. Die Aussicht A, diese Lage L, zu verbessern, nähert sich auch der irrationalen 0.« Als ich nichts Ermunterndes antwortete, »Wie kann man auch am 28.?« setzte er mit einem unsicheren Seitenblick auf mich fort. »Dich schätze ich auf etwa 10 Kronen.« »Wie richtig du kalkulierst.« »Wir haben also noch 10 Kronen«, resonierte er etwas erleichtert. »Eine kleine Summe zwar, aber doch immerhin eine, mit der wir rechnen können.« »Weißt du, lieber Ruda, es ist eigentlich schmählich, wie wir wirtschaften. Heute vor 4 Wochen haben wir Gage quittiert und nun haben wir nahezu gar nichts mehr. Wir müssen sparsam leben von heute an. Für heute reicht der Betrag immerhin noch. Morgen ist der 29. Da schickt dein Alter uns vielleicht schon die Zulage, nicht wahr?« »Stimmt, da schickt mein Alter uns die Zulage.« »Nun siehst du, mit unseren 10 Kronen fangen wir ein neues Leben an. Du bist doch einverstanden. Wir wollen brav und eingezogen sein. Schau dir einmal den soliden Oberleutnant Tschitschikowski an. Der Nachtmahl täglich zu Hause, hat keine Schulden und wird dabei immer lustiger und dicker. Wir sollten das nicht können?« »Oh ja, sag ich dir, wir brauchen uns das bürgerliche Nachtmahl nur zum Prinzip zu machen. Jeder Mensch muss ein Prinzip haben. Unseres lautet Nachtmale zu Hause.« »Bravo, wir bleiben also heute daheim?« »Was heute? Alle Tage.« Pilgrim rief seinen Burschen herein. »Laurenz«, sagte er, »Leutnant Ruda und ich bleiben diesen Abend zu Hause. Hol Schinken für eine Krone, etwas Brot und 2 Glas Bier. Nichts weiter, das genügt.« Ich gab Laurenz das Geld, er ging. »Du sollst sehen, wie wohl uns das stille Leben bekommen wird. Zeitig ins Bett, mit munteren Gliedern früh auf. Ich kann's gar nicht schildern, wie mir meine Idee gefällt.« Laurenz kam. Wir waren nun mit Schinken und Bier fertig und sprachen dann wieder vom Schuldenhaben, keine Schuldenhaben, von Tugend und Sparsamkeit, bis ich meinte, ein solcher Wendepunkt im Leben sollte eigentlich gebührend gefeiert werden. Pilgrim fand, das verstoße, genau genommen, gegen das Prinzip des bürgerlichen Nachtmahles. Die Wucht dieses Arguments drückte mich nieder und ich schwieg. Schade, dass wir diese 10 Kronen noch hatten, meinte er. Es hätte einen eigenen Reiz gehabt, das neue Leben bei einem absoluten Nullpunkt zu beginnen. Wie viel haben wir denn ihrer eigentlich noch? 8? 8, wiederholte er gedankenvoll. Weil du es gerade durchaus haben willst, kann ich gegen eine Flasche Champagner nicht gut opponieren. Aber eines sage ich dir gleich. Morgen dulde ich sowas unter keinen Umständen. Heut leid ich's noch, dir zugefallen. Ich will dir den Schmerz erleichtern, den dir die Trennung von deinem alten Lasterleben zu verursachen scheint. Dann schickte er Laurenz um eine Flasche Schaumburg-Lippe. Wir stießen auf das mehr erwählte Prinzip an, auf den absoluten Nullpunkt und auf das heute beginnende neue Leben. Damit ging die Flasche zur Neige. Es reicht noch auf 3 Gläser. Mir 1, dir 1. Zum 3. Weißt du was, Kamerad? Zum 3. Glase laden wir Oberleutnant Brzyczykowski ein und bekennen uns als Gläubige seiner Lehren. Er wird nicht kommen wollen. Oh, da weiß ich Rat. Er verehrt ja das Fräulein Ottilie bis zum Wahnsinn, und du hast ihm doch erst unlängst versprochen, ihn mit dir bekannt zu machen. Nun werde ich ihm schreiben, sie sei da, bei uns zu Besuch. Das glaubt er nicht. Dann schreibe ich ihm einen Brief in Damenschrift, mit Ottilie unterzeichnet. Hast du dein rosa Briefpapier noch? Ja, aber ich geb's nicht her zu solchen Zwecken. Schnell herbei damit. Du, es wird ein Hauptspaß. Das enttäuschte Gesicht, bis er hereinkommt. Pilgrim kehrte sich blutwenig an meine Einsprache, nahm das Papier selber aus der Lade, drehte die Feder um und schrieb mit dünnen Zügen und kleinen Buchstaben: Geehrter Herr Oberleutnant, gestern Abend sandte mir eine unbekannte Hand einen wunderschönen Rosenstrauß. Ich nahm anfangs an, dass der Herr Leutnant Roder der Spender sei und kam, um ihm Dank zu sagen. Er ist mein Schulkamerad und Freund von Kind an, da durfte ich mir das erlauben. Herr Leutnant R. wies aber meinen Dank zurück. Er behauptete nichts von dem Bouquet zu wissen und bezeichnete mir Sie als den Spender. Nehmen Sie also meinen Dank entgegen für diese sinnige Gabe. Wenn Sie nichts Besseres zu tun haben, bitte kommen Sie zu Leutnant R., wo ich mich augenblicklich aufhalte. Ich möchte meinen Mäzen gerne kennenlernen. Großartig, was? Ja, großartig. Nun kommt er sicher. Schade, dass wir ihn nicht werden besser bewirten können. Da habe ich wiederum eine Idee, und er setzte den Brief fort. Sie müssen aber recht bald kommen, wenn Sie mich noch antreffen wollen, denn ich bin sehr hungrig und zu essen gibt's hier nichts. Ottilie Pangen. Pilgrim siegelte den Brief und übergab ihn Laurenz zur Beförderung mit den Worten: Zu Herrn Oberleutnant Brzyczykowski. Wenn er dich fragt, wer hier sei, sag die 2 Herren und eine Dame. Jawohl, Herr Leutnant. Laurenz schlug die Hacken zusammen und ging. Eine 30 Minuten verging in banger Ungeduld. Wo nur Laurenz stecken mag. Und Brzyczykowski? Pilgrim lief immer erregter am Kreise herum und schmiedete Pläne, wie der Streich fortzuführen wäre. Denn dass der schöne Abend unseres ersten bürgerlichen Nachtmahles kein dummes Ende nehmen dürfe, das stand felsenfest bei uns beiden. Wenn Laurenz gekommen ist, löschen wir sofort die Lampen ab, legen uns in die Betten und stellen uns schlafend. Da wird Brzyczykowski schauen. Laurenz kam, in jedem Arm einen ungeheuren Korb. Aus jedem guckten wie Schneeglöckchen aus dem Waldegrunde die rot-silbernen Köpfe von Sektflaschen neugierig in die Welt. Und ehe wir Zeit fanden, unser Vorhaben auszuführen, stand er in der Türe. Er, Brzyczykowski. Freundlich lächelnd hielt er Ausblick nach Fräulein Ottilie Pangen. Ah, schon fort, der kleine Engel? Fragte er, nichts Böses ahnend. Der Honig der polnischen Muttersprache träufelte ihm von den Lippen. Ja, leider, soeben ausgeflogen, antwortete Pilgrim. Sie lässt dich vielmals grüßen und dankt dir für die Rosen. Schade, hätte sie gerne noch angetroffen. Sie war zu hungrig und mochte nicht warten. Das konnte sie getrost. Ich habe da einige ganz nette Sachen mitgebracht zu einem kleinen bürgerlichen Nachtmahl. Damit packte er aus, Fische aller Arten, Pasteten, Kaviar, Backwerk und Sekt. Eitel Sekt. Pilgrim war ganz versunken in die Betrachtung all dieser Herrlichkeiten. Auch ich gönnte ihnen einen Blick warmer Teilnahme. Ich fühlte Appetit genug, ordentlich in diesen Schätzen zu hausen. Na, wenn sie fort ist, räumen wir die Dinge wieder ein. Vielleicht kommt sie nächstens wieder, meinte der Herr Oberleutnant. Und ein durchsichtiges Wölkchen Misstrauen schien das Firmament seiner sonst so harmlosen Denkungsart für einen Augenblick zu trüben. Pilgrim merkte das sofort. Er hatte sich hinterrücks an den Mops herangepirscht, der bisher ruhig in der Sofaecke geschlummert, und nestelte ihm die himmelblaue Masche vom Halsband, das Geschenk seiner Gönnerin, der Frau Kommandöse. »Da, das hat sie dir zum Andenken zurückgelassen«, sagte Pilgrim, Rtschitschatschikowski die Masche überreichend. Der Oberleutnant wurde zusehends heiterer und betrachtete das Andenken mit inniger Aufmerksamkeit. »Ich lud ihn ein wenig Platz zu nehmen.« Pilgrim erzählte ihm mit verblüffender Sicherheit, was Ottilie alles von ihm gesagt habe, und wusste ihn immer mehr zu rühren. Endlich ward er weich. Eine Flasche, meinte er, könnten wir immerhin trinken, weil das Zeug nun schon mal da sei. Pilgrim hielt eine fulminante Rede. Aus Frauenliebe, Kunst, edlem Nass und dergleichen hatte er sie in der Eile zusammengebraut. Als die Flasche zu Ende war, war's die Rede noch lange nicht. So flog der zweite Kork an den Plafond. Wir ließen Ottilie als Künstlerin leben, dann als Mädchen aus der Fremde, das ihm Frohsinn bringen möge. Rtschitschatschikowski wurde wärmer. Er fand plötzlich, der Kaviar könnte verderben, und wir vertilgten ihn. Das Kaviar vom Hausen komme, diente meinen jüngeren Kameraden als Anknüpfungspunkt für einen neuen Speech, in dem viel vom einsamen, soliden Hausen die Rede war. Da Kaviar auch vom Stör gewonnen wird, sprach er auch vom Stören und so weiter. Damit fing die dritte Flasche an und eine große Dose pickfeiner Forellen. Wir waren so lustig geworden, dass es nun keiner besonderen Umstände bedurfte, um die vierte, fünfte, sechste Flasche anzugänzen und die verschiedenen Proviantvorräte der chemischen Wirkung der Magenschleimhäute auszusetzen. Pilgrim empfand nachgerade den kaiserlichen Rock als Atmungshindernis und knöpfte ihn auf. Rtschitschatschikowski fühlte das sehnlichste Verlangen, alles zu umarmen, und fing beim Waschkasten an. Ich hinwiederum ward trübsinnig. Es ärgerte mich wütend, dass eine Flasche, die ich auf der Nase balancieren wollte, immer wieder hinunterfiel, und daraus schloss ich auf die Nichtigkeit alles Irdischen. Ich gab meine Gedanken in allerlei Verwünschungen Ausdruck, stieß aber beim Oberleutnant auf heftigen Widerstand. »Solange es noch Liebe gebe«, rief er, »solange sei die Welt schön, himmlisch schön.« Damit zog er die hellblaue Masche hervor und fing sie glühend zu küssen an. Pilgrim lachte hell auf. »Da sieh, wie er zärtlich zu Mopperts Halsband ist.« »Was? Mopperts Halsband?« »Na ja, oder glaubst du noch immer, dass die Ottilie das da geschickt hat?« »Wie? Sie hat es mir nicht geschickt?« Pilgrim schüttelte sich vor Lachen. »Dann war Ottilie am Ende gar nicht hier?« Wieder lachte Pilgrim wie ein Irokese. »Ich mit.« »Das Gesicht Rtschitschatschikowskis. Haha, das war zu komisch.« Später schien die Enthüllung wieder keinen sonderlichen Eindruck auf ihn zu machen, bloß trank er von nun an weniger. »Ich aber, ich trank immer zu, ich weiß nicht, wie viel Kelche ich von dem verwünschten Sekt hinter die Binde kriegte. Es mussten aber jedenfalls recht viele sein, genug zumindest, denn mein Gedächtnis begann sich schauerlich zu trüben. Dann kam ein Zeitabschnitt, in dem ich einen Mord begangen haben könnte, ohne es jetzt zu ahnen. Der erste Funke von Bewusstsein dämmerte in meiner Seele erst wieder auf, als es anfing, um mich auffällig düster zu werden. Die Lampe flackerte ein paar Mal auf, dann hielt Pilgrim in dem heiseren Sang inne, den er angestimmt hatte, und verlöschte sie ganz. Das Öl war ausgegangen. Zu unserer aller höchlicher Überraschung war es aber gar nicht finster im Zimmer. Der Tag war angebrochen. Pilgrim saß auf dem Teppich und sang wieder weiter. Prinz Ludewig, der mußt aufgeben, seine Leib und junges Leben, ward getroffen von dem Blei, Prinz Eugen tritt auf und nieder, er ließ schlagen eine Brücken. Beim Zar Zeus, beim Herrn Herkules, ich schau glucksterhaftes Glückskopfschmerzen, und Magenweh, sagt er mit höchst trübseligem Tonfall. Ich weiß nicht, was ich darauf entgegnete. Vermutlich bekannte ich mich zu denselben Übeln. Tschitschikowski lehnte an der Wand, mit jedem Beine in einem Korb stehend, und schlug vor, ins Freie zu gehen. Ich verhielt mich ganz apathisch. Pilgrim aber griff die Idee auf. Ja, auch er wollte Luft, frische Luft. »Es ist 3 Uhr«, sagte der Oberleutnant. »Wir machen eine kleine Partie nach dem Kahlenberge und um 8 Uhr sind wir munter wieder da.« »Ja, ja, 8 Uhr, munter wieder da.« »Auf denn«, rief Tschitschikowski. Ich sträubte mich, aber es half nichts. Sie packten mich an den Beinen und zerrten mich vom Sofa. So ging ich mit. Als wir bei der Türe waren, sagte unser Gast, »Halt, ein neuer, ein besserer Gedanke. Wir machen eine Skipartie.« Pilgrim war auch dazu bereit. Er holte seine Schneeschuhe, die im Vorzimmer in der Ecke standen, und nahm sie gekreuzt auf den Rücken. »Ich mag aber nicht Skifahren. Ich halte mich kaum so auf den Beinen«, versuchte ich einzuwenden. »Ach, was? Lächerlich. Wenn du erst draußen bist, ist der Rausch im Nu weg und du bist so stark und gesund wie irgendeiner.« Sie hängten auch mir die Skis auf den Rücken und ich musste mit. Es war recht kühl draußen. Wir marschierten, so gut es ging. Pilgrim klapperte mit seinen Hölzern immer an die meinen. »Was diese Schneeschuhe doch schwer sind«, ächzte ich. »Las nur, Kamerad«, tröstete der Oberleutnant. »Sie werden dafür draußen deinen Fuß beflügeln.« »Weiter, immer weiter.« »Sind wir noch nicht bald draußen?«, fragte ich. »Gleich, ein paar hundert Schritte noch.« Statt der einigen hundert Schritte wurde es eine geschlagene Stunde. Ich schwitzte aus allen Poren, trotz der Morgenkühle. Pilgrim seufzte immer herzbrechender. Die Sonne ging auf. Mir schien die Hitze wahrhaft tropisch und die Skis drückten mir höllisch auf Schultern und Rücken. Die Leute, die uns begegneten, lachten alle. Ich dachte darüber nach, so gut ich konnte. Eigentlich aber schlief ich. »Nur Mut, Kameradin«, rief Tschitschikowski. »Wir sind gleich zur Stelle.« Wieder schritten wir eine halbe Stunde für Bass. Ein ganzer Schwarm von Gassenjungen johlend hinter uns. »Nur geradeaus fort, Kameradin.« Dann waren wir aus dem letzten Gässchen des Vorortes draußen und am Fuße des Kahlenberges. Wir begannen, in Schweigen zu erklimmen und schwitzten dabei das Gott erbarm. Plötzlich hielt Pilgrim inne und sagte, »Du, der Oberleutnant ist ja gar nicht da.« Wir sahen uns um. Dort rollte ein Wagen und Tschitschikowski winkte uns grinsend mit einem Taschentuche daraus zurück. »Er ist davon. Und wir? Wir Esel. Wir schleppen die Skis bis hierher und es ist ja gar kein Schnee.« »Pilgrim«, rief ich plötzlich erleuchtet. »Wie sollte es denn auch Schnee geben? Es ist ja Juli.« »Juli«, wiederholte er geknickt und halb bewusstlos. »Und nun müssen wir unsere Schneeschuhe auch noch zurück nach Hause bringen. Und haben nicht mal Geld für einen Wagen, ja nicht einmal für die Trambahn. Und die Sonne brennt immer ärger, und die Gassenjungen sind hinter uns her. Er hat sich furchtbar an uns gerecht, der Tschitschikowski. Ja, furchtbar. Ich mag nichts mehr wissen von zu Hause Nachtmahlen.« »Ich auch nicht, Kamerad. Wahrhaftig, es ist nichts damit.« Ende von Abschnitt 9, gelesen von Jessi, Dessau-Roßlau, im Juli 2024.